das hab ich noch nie erlebt. Weil mein Herz dann gleich viel ruhiger schlägt. Abends Kerzen und Rotwein und viele Stunden Zeit. Ja, ich spür, Musik und volkstümliche Schlager den ganzen Tag. Radio Heimatmelodie.